sieht einen kalten Blick in den Augen, der dir sagt, es wird bald wieder Winter. Doch das Blut fließt so warm durch seine Adern wie die Straßen im Sommer. So ruhig wie die Nacht, weil die Stille alte Schmerzen wieder lindert. Doch sein Herzschlag so laut in der Brust wie der Himmel, wenn es donnert. So viele Versprechen von Menschen, die sagten, sie bleiben für immer. Also warum ihn noch zuhören, denn nur die Lüge redet ohne Punkt und Komma. Er sah Engel weinen und Teufel lieben. Er sah Hunde kämpfen und Wölfe blieben. Wie die Guten viel zu früh gehen und Schlechte siegen. Er sah so viele Scherben, Glück, Ping und Pech im Spiegel. Die Runden wachsen nicht, sondern brechen Flügel. Doch manche Splitter am Herzen sind geblieben. Alle Wunden, die nicht bluten, sind die Tiefen. Jeder Schritt bringt uns weiter, immer weiter. Auch der Regen zieht weiter, immer weiter. Der Wind trägt uns weiter, immer weiter. Auch die Schmerzen gehen weiter, weiter weg von ihm, weg von ihm. Durch viele tausend Augen sind Millionen von Tränen längst schon geflossen. So viele Nächte war das Elend mit den Sternen am Himmel allein. So oft sitzt er Neid mit am Tisch und hat sein Brot mit niemandem gebrochen. Und so wie das Glück, so ziehen auch die Jahre zu schnell an ihm vorbei. So viele Kugeln hat das Leid für uns übrig und so viele schon getroffen. Denn das Leben ist ein Test und unfair zugleich, doch er knickt noch nicht ein. Wenn alte Schmerzen gehen, wird der Geist veredelt, nicht der Weg ist das Ziel, seine eiserne Regel. Denn es kommt nochmal die Sonne nach dem eisigen Regen. Also wird es wert sein, durch die Scheiße zu gehen. Und das Erfolg, den man ihm zufliegt, hat noch keiner gesehen. Also braucht man keinen Neid in seinem Leben. Wie viel steckt man ein, um den Kleinen beizugeben? Jeder Schritt bringt uns weiter, immer weiter.